Du, sag mal, Villaine? Jetzt ist ja das Album fertig, ja? Ich meine, hast du nicht auch so ein bisschen so eine Leere in dir? Wo du sagst, kein Bier, kein Essen, keine Ideen. Was machen wir denn als nächstes? Ich meine, wir müssen doch irgendwie, oder? Ja, was der Synthesizer halt gerade so hergibt, ne? Ja schon, aber ich meine, soll man nicht auch mal was anderes machen irgendwie, weißt du, irgendwas, was uns weiterbringt. Wir könnten zum Beispiel, ja, ich weiß auch nicht, wir könnten mal Instrumente lernen. Also ich meine, weißt du, irgendwie, ich hätte schon ganz gern mal Gitarre spielen können. Oder auch mal singen. Also ich für meinen Teil nicht, also, aber ich denke, man hört es auch. Also. Das habe ich ja letztens in der Zeitung gelesen, dass es von der Volkshochschule so Kurse gibt, weißt du. Also... Vielleicht könnten wir da mal gemeinsam hingehen oder so. Einfach mal ein bisschen. Ja, jetzt wo der Octuate keine Zeit hat, weißt du? Wäre schon schön, wenn wir ein bisschen mehr Zusammenhalt hätten, so innerhalb der Gruppe von, ja, von uns 5, 4, 3, 2 Lenören oder wie viel auch immer wir jetzt sind, wir wissen es ja selber gar nicht, aber. Ja, wir sind die 3 Lenöre, das denke ich war aber eigentlich im Vorhinein klar, oder? Meinst du nicht? Weißt auch du ein bisschen mehr, wo man sagt, das geht in die Tiefe, das ist mit echter Blockflöte, ja, und nicht immer so. Ja, ich weiß auch nicht. Weißt du, gerade auch die Leute, die das hören, ja, die erwarten ja auch was von uns. Ich meine, die wollen ja auch irgendwo ein gewisses Stück Qualität, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ein gewisses Stück Ernsthaftigkeit dahinter, hinter dem Ganzen. Also nach vorne raus schon lustig, ja, aber hinten muss es doch ernst sein. Also, ja, zumindest das, was ich glaube, was unsere Fans wirklich wollen. Und im Endeffekt, ich meine, wir sitzen den ganzen lieben langen Tag in diesem Kellerloch hier, ja, und blödeln und machen Musik, trinken Bier für 50 Euro. Das ist unglaublich, was es ins Geld geht, und wir kriegen keinen einzigen Cent zurück. Jamendo hat uns jetzt ein bisschen was überwiesen, ja. Das klangt ja hinten und vorne nicht. Weißt du, was ein Synthesizer kostet? War dann wohl eine rhetorische Frage, nehme ich an. Und deine Trompete? Das rostige alte Ding, ich meine. Wäre schon schön, wenn wir den mal zum Einsatz bringen können. Dieser James Lash, der auf dem anderen Lied da. Und dem Bierfahrer. Allein was das gekostet hat, das ist der Hammer. Du kannst nur froh sein, dass der Octuate jemanden kennt, der den kennt, der den kennt. Und der uns dann gesagt hat, er könnte dafür sorgen, dass der uns nicht verklagt, zumindest bei mir. Ist alles nicht so einfach als Künstler. Und letztendlich, was bringt's? Nix. Guck dir's an, guck dir die Downloadzahlen an, ja? Auf unserer Homepage von den Downloads her. 4.500.783.15 halbe abgebrochene Downloads. Das heißt, die Leute hören rein, finden es scheiße und legen sofort wieder auf. Und das im Zeitalter, wo du mit DSL eine Festverbindung hast, mehr oder weniger. Das tut weh. Das tut richtig weh. Und was tun wir dagegen? Nix. Und ich finde es auch richtig so. Man muss die Dinge einfach so laufen lassen, wie sie sind. Und gerade jetzt, wo das neue Album in den Startlöchern steht, weil das alte, also das jetzt ist ja quasi schon das alte wieder, ja. Das ist so verrückt, ja. Vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Und das gilt natürlich in der Musik genauso. Bevor du spielst, hast du mal irgendwann nachgespielt. Im Garten. Vorspielen im Garten. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum. Du musst es einfach lyrisch sehen. Oder balalaikisch oder afroamerikanisch, das spielt keine Rolle. Es ist und bleibt purer Schrott. Aber auf echt hohem Niveau. Und da möchte ich einfach nochmal Danke sagen, auch ans Publikum. Ja, doch, danke. Danke, dass ihr dermaßen viel runterladet auf unserer Homepage, dass mein Provider schon sich überlegt hat, ob er nicht uns woanders hinschicken soll. Das ist traurig, aber wir mögen es auch, wenn wir erfolgreich sind. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum zum nächsten Album, dem nächsten Lied oder auch nur dem nächsten Text oder so. Tschüssi. Ich hoffe ja nicht, dass der Wetzner mal sauer ist, weil wir die Loops verwendet haben. Ich meine, sind eh doof. Ich muss gleich hier, oder? Wenn du hörst das mal an, ja. Immer das Gleiche. Das ist schon seit 6 Minuten, ja. Hammer. Jetzt fällt da nichts mehr ein. Und da hörst du jetzt einfach, wie das Klavier klingt, wenn es nicht gescheit bedient wird. Ja? Ja? Doch, das kommt dabei raus, ja. Echt schade. Weißt du, meine Eltern, die hätten mir ja mal Klavierunterricht zahlen können, oder? Ich meine, jetzt bin ich 37. Das kannst du verknicken. Geht nichts mehr. Naja.